Musik verbindet und ist einfach schön. Wissen Sie, wie man diese Musikinstrumente auf Deutsch nennt? Hören Sie zu und wiederholen Sie die Namen nach dem Signal. Danach hören Sie die Erklärungen. Das Schlagzeug. Ein Schlagzeug ist ein Rhythmusinstrument. Das Klavier. Ein Klavier ist ein Tasteninstrument. Ein Synonym ist das Piano. Die Geige. Eine Geige ist ein Musikinstrument in Form eines kleinen Cellos. Die Flöte. Das ist ein Musikinstrument aus Holz oder Metall, in das man hineinbläst. Man stößt also mit dem Mund Luft hinein. Eine Blockflöte ist aus Holz, eine Querflöte aus Metall. Die Mundharmonika. Eine Mundharmonika ist aus Metall oder Plastik. Auch sie ist ein Blasinstrument. Und kennen Sie auch dieses Instrument? Richtig, das ist ein Akkordeon.